Alpenglühen. Ein Podcast von Scientist for Future Österreich. Willkommen bei Alpenglühen. In dieser Ausgabe spreche ich mit der Kommunikationswissenschaftlerin Marina Heiden, einer der Gründerinnen des Vereins Donut Wien. Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Prinzipien der Donutökonomie in Wien nicht nur bekannt zu machen, sondern auch anzuwenden. Donutökonomie oder Donut Economics ist vor allem eine alternative Weise, über das Wirtschaften nachzudenken, jenseits von Profitmaximierung, Bruttoinlandsprodukt und Wachstumsorientierung, nämlich Wirtschaft zu verstehen als einen gemeinsamen Haushalt von Produzierenden und Konsumierenden, der sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und mit den vorhandenen Ressourcen haushält. Kannst du dich mal kurz vorstellen, was du so machst und was du bei Donut Wien machst? Mein Name ist Marina Heiden. Ich bin Mitbegründerin von Donut Wien, ein Verein, das wir im Mai 2025 gegründet haben, um die Ideen der Donut-Ökonomie nach Österreich zu bringen. Und mein Background ist eigentlich in der Kommunikationswissenschaften erstens. Mhm. Ich war über 20 Jahre bei Firma The Economist und bin dann nachher in die Nachhaltigkeitsberatung gewechselt, um meine Leidenschaft für Umwelt und soziale Themen irgendwie beruflich zum Leben zu bringen. Mhm. Und jetzt bin ich aus privaten Gründen wieder nach Wien zurückgekommen und wollte gerade bei dieser Umweltinitiative eher lokal Fuß fassen und etwas machen, wo ich einfach vor Ort, in dem Ort, wo ich wohne, etwas bewegen kann. Ja, bevor wir über Donut Wien reden, müssen wir mal über den Donut reden. Was ist eigentlich Donut Economy oder Donut Economics, müsste man eher sagen? Ja. Denn es geht ja um eine Betrachtungsweise der Wirtschaft, nicht um eine Wirtschaftsform. Ne? Ja. Donut Economics ist ein neuer Vorschlag, wie man anders wirtschaften könnte im 21. Jahrhundert, um mit diesen neuen Herausforderungen besser umgehen zu können. Wir haben einfach eine neue Situation auf ökologischer Ebene, das ist uns allen bewusst. Es ist vor allem den Wissenschaftlern bewusst, auf klimatischer Seite mit unserem CO2-Haushalt, aber auch die neuen planetaren Grenzen, die von planetaren Forschern etabliert worden sind, geben uns eigentlich den Hinweis, dass wir an ökologische Grenzen auch stoßen. Mhm. Und auf sozialer Ebene ist uns auch Ungleichheit bewusst und dieses ist auch eher steigend. Also ist vielleicht einfach mal die Frage zu stellen, gibt es eine neue Art von Wirtschaften, das ein gerechtes Ermöglichen innerhalb von planetaren Grenzen mit einem guten sozialen Fundament bietet für die Menschheit. Mhm. Und genau, der Donut, also ganz kurz erklärt, es ist wirklich ein Kompass für ein florierendes Gleichgewicht im 21. Jahrhundert. Und das Ziel besteht darin, wirklich niemandem das Nötigste zum Leben vorzuenthalten, ohne dabei die Belastungsgrenzen des Planeten zu überschreiten. Also das ist eigentlich der Donut kurz erklärt. Mhm. Und es beginnt einfach als neue Zielsetzung, also weg vom Wirtschaftswachstum um jeden Preis zu, wie können wir uns innerhalb dieses Donuts bewegen, weil wir eine neue Ausgangssituation haben. Was ist eigentlich Wirtschaft? Also es wird immer geredet, Wirtschaft, die Wirtschaft, wenn die Politiker sagen, die Wirtschaft, meinen sie meistens eigentlich die Wirtschaftstreibenden. Ne? Genau. Was sollen wir eigentlich verstehen unter Wirtschaft? Das ist an sich was ganz grundlegend Menschliches. Aber wie kann man das definieren? Ich tue mir leichter, wenn man diese Frage dann mit dem englischen Wort Economics wieder zurückverbindet, mhm, weil das auch diese griechischen Wurzeln hat von Oikos, wo es eigentlich darum geht, um einen Haushalt zu führen. Mhm. Und ich finde das eigentlich schön, weil wenn man es so betrachtet, dann können wir kurz gedanklich uns einfach lösen vom Finanzsystem. Mhm. Sondern es geht um Haushalten. Genau. Wir brauchen eine Wirtschaft, um uns zumindest einmal mit den notwendigsten, unseren notwendigsten Bedürfnissen zu füllen. Und das ist es. Es ist ein System, womit die Menschheit arbeitet, um ihre Bedürfnisse zu sichern für die Zukunft. Also das hat jetzt noch gar nichts mit Geld zu tun, das hat jetzt noch gar nichts mit Handel zu tun, sondern es geht einfach mal zunächst um Bedürfnisbefriedigung, die auf verschiedenste Weise passieren kann. Also könnte eine super vereinfachte Definition sein. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu vereinfachen, bevor wir dann in die Komplexität hineinrutschen, die uns tagtäglich erwischt, wenn wir eine Diskussion haben über ein Wirtschaftssystem. Wenn wir das jetzt vorstellen, aus heutiger Perspektive, absolut, da kommen jetzt dann in Wirtschaften, da kommt der globale Handel, da kommt die Finanzwirtschaft, da kommen die Unternehmen, die in dieses System hinein extrahieren und produzieren, und diese ganzen Komplexitäten. Was ganz, ganz wichtig ist, ist zu verstehen, welche Dinge werden nicht in der heutigen Wirtschaft berücksichtigt. Also das ist eben zum Beispiel die viele unbezahlte Arbeit von Menschen, meistens Frauen, die... Also in der Wirtschaftspolitik wurden. Nein, in diesem Wirtschaftssystem an sich wäre... Nein. Ja. Passieren tut sie ja, die unbezahlte Arbeit. Genau, aber sie werden einfach nicht mitgezählt. Ja. Und deswegen habe ich jetzt ganz bewusst einen super vereinfachten Begriff jetzt dargestellt. Und es ist eine wirklich persönliche Vereinfachung. Und ich bin keine Ökonomin. Mhm. Und wollte eben beleuchten, dass die Komponenten, die aus der heutigen Definition der Wirtschaft oft fehlen, sind die auch die notwendigen Dienstleistungen errichten, damit wir als Haushalte auch funktionieren können. Und das ist eben einfach diese Kategorie Care-Arbeit zum Beispiel, die oft nicht als Wirtschaftsfaktor jetzt mitgezählt ist. Jetzt gibt es ja verschiedene Methoden, um festzustellen, was die Wirtschaft eigentlich leistet, wie sie sich entwickelt und so weiter. Und die bekannte ist ja das Bruttoinlandsprodukt oder das GDP. Ne? Ja. Das misst einfach, was misst es? Das misst das, was gekauft und verkauft wird im Prinzip. Ja. Genau. Ohne es zu bewerten. Genau. Das misst in Euros oder in Dollars und so weiter. Ja. Genau. Und genau da kann man eben ansetzen, welche Faktoren da vielleicht nicht mitgerechnet werden, die aber trotzdem für eine funktionierende Gesellschaft notwendig sind. Mhm. Und was ich jetzt spannend finde, ist, dass diese Definition von Wirtschaftswachstum messen, ist ja auch nicht so alt. Ja? Das machen wir ja auch nicht ewig. Also meines Wissens nach ist das irgendwie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeführt worden. Ja? Und seitdem messen wir die Wirtschaftsleistungen einfach so. Deswegen finde ich es dann spannend, dass jetzt auch auf UNO-Ebene, Antonio Guterres, Generalsekretär, jetzt auch eine Initiative gestartet hat, dieses Jahr in Genf hat er auch eine Konferenz einberufen, um das Thema Beyond GDP mal zu hinterfragen. Genau. Weil es ist ja trotzdem einfach auch eine Vorstellung, die uns in dieser Nachkriegswirtschaftszeit sicherlich extrem viel weitergebracht hat, auf vielen Ebenen. Aber wir sind in einer neuen Zeit angelangt mit anderen Herausforderungen. Ist es vielleicht nicht wesentlich, auch dieses Messinstrument zu hinterfragen? Und dazu wäre genau ein Thomas eine gute Alternative. Letztlich aber nicht so leicht in einer Zahl zusammenfassen. Mhm. Gut, Donut ist ja eine Mehlspeise. Wieso und wie kommt jetzt der Donut da in die Wirtschaftswissenschaft hinein? Was ist das für eine Betrachtungsweise des Wirtschaftens? Reden wir lieber von Wirtschaften, das Wirtschaften, mhm. als Aktion, als Handlung und als Summe von vielen Handlungen. Ja. Und die Wirtschaft, wir haben viel zu viele Hauptwörter. Wir haben viel zu viele Hauptwörter, dann sehen wir nur Dinge anstatt Handlungen, Prozesse. Letztlich ist es immer das, was Menschen tun. Genau. Wirtschaft ist immer etwas, was Menschen tun. Genau. Das ist ja kein Ding. Ja, genau. Und ist es gleich, ist es ein Handeln und ein System. Ja. Mhm. Donut Economics ist eine Theorie von Kate Raworth 2017. Ist ihr Buch erschienen und kommt aus einer neuen Ecke von heterodoxen, alternativen Wirtschaftswissenschaftlern, die versuchen, eine neue Lösung anzubieten für diese neuen Problemstellungen, die wir haben. Mhm. Eine wichtige Frage ist, wo ist das jetzt in der Positionierung der Wirtschaftsschulen? Und da würde ich sagen, es ist noch nicht angekommen. Man sieht Universitäten, die eher weiterhin einfach klassische Wirtschaftslehre unterrichten, mehr oder weniger ein weiter wie bisher und nur marginal auf alternative Konzepte hinweisen, um Studenten auf möglicherweise neue Wege zu bringen. Mhm. Und ich persönlich finde das schade. Ich komme aus einer Schule des kritischen Denkens, das lernt man an der Uni Wien. Eben Kommunikationswissenschaften dort studiert und denke mir, gerade die Wirtschaftswissenschaften müssten ein Fach sein, die sich besonders schnell weiterentwickeln, um sich unsere moderne Welt anzupassen, mhm. die modernen Herausforderungen. Mhm. Aber wir arbeiten einfach mit einem alten Modell für eine gänzlich andere Zeit. Und dieses alte Modell hat auch ein bewusst lineares Denken, obwohl unsere Systeme alle komplexer geworden sind. Also Donut Economics ist ja zunächst einmal eine Art, die Wirtschaft zu betrachten, ihren Erfolg oder Misserfolg zu betrachten und Ziele zu setzen. Sehe ich das richtig? Genau. Und das Bild ist das so ein Ringel, ein Donut. Eigentlich hat sie das genommen, soviel ich weiß, von der Darstellung der planetaren Grenzen, die entwickelt worden sind durch Johann Rockström und Kolleginnen. Also mit dem Planeten sozusagen in der Mitte und dann strahlt das so aus in alle Richtungen, wo wir die Grenzen überschreiten. Nicht? Und sie hat jetzt dazu gefügt, sozusagen den inneren sozialen Boden, das soziale Minimum. Und nach innen sieht man da jetzt, wo wir unterschreiten, was eigentlich für die Menschen notwendig ist. Ja. Was ist das zum Beispiel jetzt? Genau. Nahrung. Ja, also Bildung, Nahrung, Zugang zu Wasser, Inklusion, Gerechtigkeit, politischer Ausdruck, Gesundheit, also dass man einfach diese Zugänge hat, auch Energie, Mobilität, Kommunikation, also das sind einfach Dinge, die für ein gutes Leben Voraussetzung sind. Und genau wie du das erklärt hast, das Donut-Modell besteht eben exakt aus diesen neuen planetaren Grenzen von 2008, von Johann Rockström et al. Entwickelt worden sind. Und die 12 Kriterien, die in diesem sozialen Fundament hineingekommen sind, stammen von den Sustainable Development Goals, also die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die von der UNO entwickelt worden sind. Mhm. Und deswegen, es ist das erste Modell, dass diese zwei vorhandenen Ziele, die eigentlich, sage ich mal, in vielen mehrheitsfähigen Kreisen unbestritten sind, es bringt diese zwei zusammen und stellt einfach die Frage, wie kommt man dorthin? Donut Economics ist nicht nur dieser Donut, also der Donut an sich ist jetzt ein Tool, was man dann verwenden kann, um eine Ist-Analyse zu machen. Mhm. Ist ein Land innerhalb des Donuts ja oder nein. Momentan sind keine Länder innerhalb des Donuts aus ökologischer Perspektive oder sie sind ganz nahe dran, aber haben extrem viel Shortfall. Also den Menschen, also die Menschen, die dort leben, das sind einfach nicht in entwickelten Ländern und ihnen fehlt einfach Grundlegendes, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und das heißt, Donut als Compass, man kann damit eine Ist-Analyse machen und dann kann man auch sehen, okay, wo sind die Prioritäten, was ein Land oder eine Stadt, wo sind diese Prioritätszonen, wo man jetzt wirklich eine Politik entwickeln muss, damit man in den Donut kommen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Donut Economics auch 7 Prinzipien hat, die dieses neue Umdenken ermöglichen. Ja? Also die sind zum Beispiel, also erstens die neue Zielsetzung, also weg von Wachstum oder BIP-Wachstum als Messinstrument um jeden Preis zu, wie kommen wir in den Donut hinein? Dann ist auch, welche Grundannahme haben wir von der Menschheit und wie wir heute arbeiten wollen? Ist Konsum und Konsumwillen irgendwie die Voraussetzung, die wir brauchen für ein gutes Leben? Oder haben wir eine menschliche Natur, die einfach gefördert werden sollte? Und können wir ein anderes Leben fördern, das mehr mit einer natürlichen Menschheit zu tun hat, als eine konsumbasierte Menschheit. So. Und dann geht es in Prinzipien wie, wie kann man ein Wirtschaftssystem regenerativ designen, dass wir Richtung Kreislaufwirtschaft gehen, Richtung regenerative Landwirtschaft, Richtung regenerative Energiesysteme, wo wir nicht nur aus der Natur mehr oder weniger extrahieren, sondern dass wir auch Lösungen bauen, wo wir gleichzeitig der Natur die Möglichkeit geben, sich von unserem Tun und Wirken zu erholen. Und dann viertens würde ich noch erwähnen, dass diese Wirtschaftssysteme auch distributiver sein sollten, als menschlich ausbeutend, sagen wir so. Mhm. Dass man auch darauf achtet, dass es eine breitere zugutekommende Wertschöpfung gibt, wie es in unserem heutigen Wirtschaftssystem der Fall ist, wo wir eine ganz große steigende Ungleichheit haben, eine sehr, sehr hohe Wertschöpfung haben von ganz, ganz wenigen Menschen und dann die Problematik haben, dass eine breite Basis wenig Zugang hat, genau zu den finanziellen Mitteln, die sie eigentlich brauchen würden, um selbst resilient zu sein in die herausfordernde Zeit, in die wir hineinkommen. Sagt jetzt Donut Economics irgendwas aus über Systemeigenschaften wie, über das Verhältnis, sagen wir zum Beispiel, von Staatseigentum, Privateigentum, Gemeinschaftseigentum. Sagt Donut Economics etwas aus über Kapitalismus oder Alternativen zu Kapitalismus? Wie sieht das aus? Sehr gute Frage. Also erstens, die Prinzipien sind des Donut Economics auch partizipativ sich entwickeln sollen. Ja? Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und auch innerhalb von einem demokratischen System ins Leben gerufen werden sollte. Das heißt, im besten Fall, je mehr Menschen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, desto mehr Menschen kann man auch dafür gewinnen, um ein neues Verständnis zu haben, dass wir alle anders leben könnten, sollten, damit es uns allen gut geht in der Zukunft. Ja. Das ist einfach mal diese Grundprinzip. Mhm. Ja, es ist kapitalismuskritisch. Absolut. Weil die jetzigen Eigenschaften von Kapitalismus. Wachstum als Kernkomponente haben, mhm, und dass also auch das Wachstum vom privaten Kapital, das beschleunigt einfach diese Prozesse, die eben auf Kosten der Umwelt und auf Kosten von anderen, mhm, sozialen Schichten einfach irgendwie ausgetragen werden, wenn man es jetzt global betrachtet. Mhm. Und das ist einfach eine Problematik, das Kate Raworth sehr genau beschreibt, ja, in ihrer Arbeit. Also eine simple Definition von Kapitalismus ist ja Geld investieren, um mehr Geld zu verdienen. Genau, hm? Genau. Und ursprüngliche eben Definitionen, hm, auch aus wirtschaftlicher Perspektive, the business of business is business, und dann gibt es eben Milton Friedman, wenn man Milton Friedman zitieren möchte, und dann kommt man dann einfach in diese Problematik, wenn das Ziel von Unternehmen ist, einfach mehr zu erwirtschaften, dann machen wir das aus ihrem Naturell heraus auf ökologische und soziale Kosten. Das ist es. Jetzt ist ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, vor einem Jahr oder mehr, Donut 2.0, mhm, herausgekommen. Was ist da jetzt das Neue daran, an Donut 2.0, im Gegensatz zu Donut 1.0? Ja, das Neue ist, dass die planetaren Grenzen angepasst worden sind, um den jetzigen Stand der Wissenschaft zu, mhm, entsprechen. Und sie konnten tiefer gehen in die Meteorologie, mhm, und haben neue Abbildungen ermöglicht, die man sich auch wunderbar anschauen kann bei Donut Economics Action Lab, wo man, mhm, wirklich interaktive Grafiken hat von, ich glaube, noch nicht ganz 100, aber viele Länder weltweit, mhm, und dann kann man wirklich in diese Grafiken eintauchen und sich wirklich live die Daten anschauen auf länderspezifische Art und Weise. Sie haben dann eine zweite Komponente eingeführt, dass man, das nennt sich Rolling Out the Donut, dass man dann auch das gesamte Datenmodell sich in einer noch klareren Abbildung anschauen kann. Und jetzt gibt es eine Initiative Donut Wien. Ja. Kann man also den Donut, der ja so eine ursprünglich mal globale Problematik behandelt, also beschrieben hat, ja, die Sprengung der planetaren Grenzen, kann man das überhaupt jetzt auf ein Land oder auf eine Stadt, mhm, umlegen? Mhm. Ich meine, dass der Planet Grenzen hat, das ist klar. Aber wie verhalten sich jetzt die Grenzen einer Stadt zu den planetaren Grenzen? Mhm. Das kann man sagen, naja gut, da leben jetzt so und so viel Prozent oder Promille der Menschheit und auf die kommt jetzt so und so viel von der Plastikverschmutzung oder, mhm, von den Emissionen. Oder, mhm, wie schaut das aus? Ja. Also, das ist eine sehr spannende Arbeit, mhm, erstens. In manchen Bereichen ist es einfacher als andere. Also zum Beispiel, wenn man jetzt diese Kategorie CO2 und Klimaziele nimmt. Das geht super einfach für eine Stadt wie die Stadt Wien, weil es gibt nationale Klimaziele, die ja schon auch auf internationaler Ebene ausgehandelt worden sind. Jedes Land hat ein CO2-Budget und da ist es relativ einfach, schon auf diese städtische CO2-Budget zu kommen. Und das wurde ja schon auch gemacht auf nationaler Ebene. Mhm. Deswegen hat die Stadt Wien ja schon Klimaziele. Bei den anderen Bereichen, gerade beim sozialen Fundament und die anderen planetaren Grenzen, die jetzt nicht so genau berechnet worden sind, da ist es dann durchaus eine spannendere Aufgabe und bräuchte auch eine breite Multi-Stakeholder-Initiative, sagt man jetzt, also wo man mehrere Beteiligte hat, um eine Diskussion darüber zu führen, was wäre eine passende Grenze für die Stadt Wien, wenn man das auf städtischer Ebene anschaut. Weil es kann jetzt nicht eine Person sich hinsetzen und sagen, okay, das ist jetzt die richtige Grenze für die Stadt Wien bei chemische Verschmutzung zum Beispiel. Was spannend ist bei dieser Übung und überhaupt die Idee, ein Donut-Konzept in eine Stadt zu bringen, ist, dass man sofort in eine Art lokale Wirksamkeit kommt und Menschen aus verschiedenen Bereichen, sei es aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, kommen dann in dieses Denken hinein, das eher die Problematik entspricht, die wir heute haben. Mhm. Es geht nicht nur um Klima, sondern auch um Biodiversität, um diese ganzheitlichen Faktoren. Und aus dieser Arbeit heraus hat man dann schon einmal eine Wirksamkeit, dass man einen Kommunikationsbeitrag macht für diese Nachhaltigkeitsdebatte. Mhm. Und das Zweite, was ich noch dazu sagen würde, ist, was die Donut-Ökonomie jetzt braucht, sind Reallabore, wo man eine Art Übungsstätte finden kann, dass man diese Prinzipien wirklich anwenden kann und Erfolgsbeispiele dann weitertragen kann. Und eine Stadt ist ein wunderbares Ökosystem, das auch gewisse Grenzen hat, wo man schon auch ein Arbeiten innerhalb diesen Rahmens ermöglichen kann. Jetzt gibt es eine schöne Definition. Was ist eine Stadt? Eine Stadt ist eine Ansammlung von Menschen, die nicht selber ihre Nahrung herstellen. Das deutet darauf hin, dass die Stadt so ein Zentrum ist, wo sehr viel sich konzentriert, aber zu ihrem Leben ein großes Umfeld braucht. Und wenn ich jetzt versuche, die planetaren Grenzen auf eine Stadt umzulegen oder auch das soziale Fundament auf eine Stadt umzulegen, wo bleibt dann dieses Umfeld? Mein Lieblingsthema, weil ich mich auch sehr lange und intensiv im Nahrungsmittelbereich in der Nachhaltigkeitsberatung auseinandergesetzt und deswegen weiß ich genau, worum es hier bei dieser Frage geht. Mhm. Und das ist genau diese Ressourcenfrage. Ja, wie viel Kaffee wir trinken, wie viel Schokolade wir essen, wie viel Fleisch wir essen, hängt dann auch damit zusammen, wie viel woanders abgeholzt wird und wie hoch der CO2-Fußabdruck ist für diese Lebensmittel, die wir im städtischen Bereich konsumieren. Sprich, der Zugang, um den Donut zu machen, passiert auf zwei Ebenen. Also die erste Ebene ist die globale Ebene und die zweite Ebene ist die lokale Ebene. Das heißt, man braucht eigentlich eine Art Ressourcen-Footprint oder Ressourcenspiegel, wo man dann auch wissenschaftliche Schätzungen machen kann zu diesem Thema Ernährung. Um ein Bild zu haben von diesen Auswirkungen auf hoher Flugebene. Die Lösungen werden dann in verschiedenen Kategorien kommen. Ja. Also die eine Lösung in der Landwirtschaft ist tatsächlich, und da hat die Stadt Wien ja schon Ziele, es gibt eine Wiener Landwirtschaft und da gibt es dann schon die sehr ambitionierten Ziele Richtung Biolandwirtschaft, Richtung bodenschonende Lebensmittelherstellung. Und dann kommt auf globaler Ebene die Frage, wie können Wiener Konsumenten dazu beitragen, dass die Landwirtschaft weltweit sich auch schonender verhalten kann. Und das wäre dann eben eine spannende Übung, auch in politische Diskussionen dann einfach zu führen. Wie kann man Anreize machen, dass man schonenderes Essen in der Stadt Wien bekommt, zum Beispiel, könnte ein Dienst sein. Und was macht jetzt diese Initiative Donut Wien konkret? Was will sie jetzt ganz konkret erreichen, nächsten Schritte? Ganz konkret möchten wir gemeinsam mit der Stadt Wien als Partner, also wir gerne die Stadt Wien als Partner gewinnen, um eine Übung zu machen, wo man wirklich in einen Stakeholder-Dialog geht, um diese Fragen der Donut-Ökonomie in der Stadt Wien zu stellen und dann auf, im besten Fall dann auch in, auf politischer Basis und mit Bürgerbeteiligung und mit Beteiligung von technischen Experten auch wirklich einen Donut erstellen. Also das wäre das Ziel. Mhm. Gibt es das schon für andere Städte? Absolut. Ja. Es gibt offizielle Donut-Projekte gemeinsam mit Stadtregierungen in schon über 50 Städte weltweit. Mhm. Also ich weiß was von Amsterdam, Barcelona. Mhm. Ja. Kopenhagen, ich habe die Karte da. Ja, genau, da ist die Karte. Also hier auf dieser Karte sind die Grünen sind quasi die Grassroot-Städte, also da ist momentan Wien, weil es noch kein offizielles Projekt gibt und die Blauen sind diese 50, die ich erwähnt habe. Okay. Und die Blauen sind eben Kopenhagen, Brüssel hat eine ganz hervorragende Arbeit gemacht, Amsterdam, Barcelona, dann auch in Nordamerika, Philadelphia, Toronto, Portland. Also es sind einige große Städte dabei oder auch schon ein paar in Asien auch. Ja, das finde ich interessant, weil also die Mehrzahl ist ja doch da im globalen Norden. Genau. In Europa konzentriert sich es ganz stark. Ja. Aber ein bisschen was sehe ich da in Südamerika. Ja. Aber da sehe ich Mumbai zum Beispiel. Genau. Das ist spannend. Und ich glaube, die Übung ist auch am wichtigsten, also momentan am wichtigsten im globalen Norden. Ja. Weil wenn man lokal wirksam sein will im globalen Norden, dann ist die Wirksamkeit, weil wir unseren eigenen also Gesamtressourcenabdruck irgendwie etwas schonender gestalten können. Ja, also man kann sicher grob sagen, im Norden geht es darum, die Schädigung zu reduzieren und im Süden geht es darum, das diesen sozialen Fundament einfach das soziale Fundament überhaupt einmal zu erreichen. Genau. Ja, und zusätzlich zur Zielsetzung, also unsere Zielsetzung ist nicht nur diese Donut-Projekt mit der Stadt Wien, sondern wir arbeiten sehr viel einfach im Community-Building. Wir tragen diese Ideen in Schulen, an Universitäten. Aha, ja. Wir machen Vorträge, wir sind Teil von Initiativen, wenn es darum geht, um alternative Wirtschaftstheorien zu versprechen. Und wir wollen einfach zu dieser Überzeugungsarbeit beitragen, dass frisches, alternatives Denken salonfähig wird und dass wir unsere Politik auch dazu anregen, mit einer neuen Vision zu kommen und nicht nur in diesen selben, fast gefühlt stagnierenden Rad uns bewegen der Narrative. Mhm. Und was sagt die Stadt Wien dazu? Wir haben eine wunderbare Kommunikationsbasis mit der Stadt Wien und sind auch schon zitiert worden in der Kreislaufwirtschaftsstrategie, wo die Stadt Wien offiziell den Donut schon als strategischen Leitfaden erwähnt hat und uns als Verein dazu. Und das finden wir extrem positiv, dass diese Ideen schon angekommen sind. Wo kann man mehr erfahren über Donut Wien, wenn man sich dafür interessiert? Wir haben eine Webseite, www.donut.wien, und da kann man sich auch anmelden. Donut mit O-U-G-H oder? Donut.wien ist geschrieben D-O-U-N-U-T, weil das ist die offizielle deutsche Rechtschreibung für Donut. Okay. Also Donut.wien, nicht .at. Donut.wien. Ja. Und was kann man tun, um Donut Wien zu unterstützen? Da kann man gerne sich für den Newsletter anmelden. Man kann natürlich auch spenden. Unsere Arbeit ist 100% ehrenamtlich bis jetzt im Vorstand. Und da sind eben diese beiden Möglichkeiten sind auf der Webseite. Ja gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich.